Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 15. Mai 2013. Verkehrswende statt Tempolimit. Anlässlich der Aktuellen Stunde zum Thema Tempolimit erklärt Oliver Bayer, Sprecher der Piratenfraktion im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr: Wir lehnen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab. Statt wieder einmal den Holzhammer herauszuholen, sollte die Politik lieber zum Schraubendreher greifen. Es ist erwiesen, dass katastrophale geschwindigkeitsbedingte Unfälle auf Autobahnen vor allem dann passieren, wenn das Tempo nicht den Verhältnissen wie Regen, Dunkelheit oder dichtem Verkehr angepasst ist. Flexible, der Situation angepasste Tempolimits sind daher die sinnvollere Lösung. Wenn es darum ginge, die Umweltbelastung zu reduzieren, müssten wir unser Augenmerk vor allem auf den Lkw-Verkehr richten, der ja ohnehin von Tempo 120 gar nicht betroffen wäre. Lkw sind auch die Hauptverursacher der Kosten für die Verkehrsinfrastruktur. Statt auf ein Tempolimit setzen wir daher auf eine Verkehrswende hin zu alternativen Verkehrsmitteln. Die Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen veranstaltet vom 24. bis 26. Mai eine Verkehrswendekonferenz. Informationen dazu unter www.verkehrswendekonferenz.de. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.